Solitudo aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Solitudo. Zerdrückt von dicken Wolkenmassen, versickert auch der matte Mond. Ein Herr geht durch die leeren Straßen und denkt, wo jetzt die Sonne thront? Er kommt von einem fernen Teiche, darein er tags die Angel hielt, obwohl des Wassers stille Bleiche nicht einen einzigen Fisch enthielt. So war es, wie es sollte, einsam. Man saß und fand sich restlos da. Man hatte diese Welt gemeinsam, nur mit dem Auge, das sie sah. Dann kam ihm Sehnsucht nach sich selber, nicht spiegelte der trübe Teich. Er zog sich aus und trat in gelber, behaarter Haut hinein, sogleich. Im Geist, daran's so vielen mangelt, am Ufer angelnd sah er sich und fühlte sich von sich geangelt und zuckte um sein spitzes Ich. Der Unken stolperndes Gemecker belebte ihn, der Sonne Glut, er hielt so wie ein lauter Wecker der lieblos müden Stirn den Mut. In dessen Sonne ist ein Wandern, o weh, wie dunkel wird es schon, jetzt wieder rückwärts zu den andern, das Herz gibt einen kranken Ton. Er tröstet sich mit weichem Rate, man kann erwarten, still im Wald, bis sich die Stadt mit allem Staate ins Schlafgemach beiseite ballt. Nun Mitternacht, entseelte Straßen, verlässt der tödlich matte Mond, wie alle Sterne sie verlassen. Er denkt, wo jetzt die Sonne thront, geht auf den schallend öden Steinen, verheimlicht seltsam seinen Lauf, sieht plötzlich zu dem dichten Scheinen der sanft verhängten Fenster auf. Was willst du? Rührt dich diese Kette, die all die Schlafenden umschlingt? Wie sie in warmem Licht als Rette sie Träume vor dem Nichts erblinkt? Doch da, wie zwischen Feengespenster, in jenem Hause rings verlacht, einsame Löcher, stehen zwei Fenster, vorhanglos, arm, durchbohrt von Nacht. Er steigt mit überheuchtem Tritte an dem Geländer lang hinan und steht in seiner Stube Mitte und starrt die leeren Höhlen an. Es setzt ihn heute so in Schrecken, macht ihm den Kopf so schwach und krumm, er nimmt von seinem Bette Decken und hängt sie rasch den Fenstern um. Ende von Solitudo.